Ja, was ist eigentlich der Staat? Der Untertitel war irgendwas mit Positionen marxistischer Staatstheorie. Ich will das so angehen, dass ich euch drei verschiedene marxistische oder sagen wir mal linke Positionen zum bürgerlichen Staat vorstellen will. Das wird relativ unterschiedlich gewichtet sein, je nach der Relevanz, die ich den Positionen beimesse. Ich will drei Positionen vorstellen, die man zusammengefasst auf den Nenner bringen kann. Position 1, der bürgerliche Staat ist Staat im Kapitalismus. Position 2, der bürgerliche Staat ist Staat der Kapitalisten. Und Position 3, das wird der längste Teil sein, der bürgerliche Staat ist Staat des Kapitals. Ich werde noch erläutern, natürlich, was das heißt, diese kleinen, aber feinen Unterschiede. Gut, was uns beherrscht? Natürlich beherrscht uns der Staat und uns beherrscht das Kapital. Aber was ist das? Das ist eine Frage, die in der sich kritisch oder vielleicht sogar radikal kritisch verstehenden Linken seit jeher natürlich relevant war. Auch innerhalb der, was sozusagen ein engerer Kreis natürlich noch ist, innerhalb der marxistischen oder sozialistischen Linken und Arbeiterbewegung war das natürlich ein wichtiges Thema. Ein Problem, was diese marxistische Arbeiterbewegung hatte, war, dass Karl Marx selbst zwar viele Schriften verfasst hat, in denen der Staat eine Rolle spielt und diese Schriften wichtige staatstheoretische Implikationen haben, aber Marx kein Buch zum bürgerlichen Staat geschrieben hat, wie er ein Buch zum Kapital geschrieben hat. Nebenbei gesagt hätte das auch nicht viel genützt, weil dass er das Buch zum Kapital geschrieben hat, das hat auch nicht dazu beigetragen, dass die marxistische Linke das besonders verstanden hätte über 100 Jahre. Also das muss man auch ein bisschen relativieren. Das Problem einer sich radikal kritisch verstehenden Arbeiterbewegung, die wir heute nicht mehr haben, wir haben ohnehin überhaupt keine sich radikal kritisch verstehende Bewegung mehr, ist, man muss irgendein Verhältnis zum bürgerlichen Staat einnehmen, wenn man den Anspruch hat, eine emanzipatorische, befreite Gesellschaft, vom Kapital befreite Gesellschaft anzustreben. Es gab diese drei wichtigen Modelle, die sich daraus entwickelt haben, aus dieser Fragestellung und die in gewisser Weise auch hin und wieder mal Bezüge auf Marx haben. Ich will anfangen mit den beiden einfachen und sehr simplen Modellen, die in der Geschichte der Arbeiterbewegung die hegemonialen Modelle waren. Und wenn man sich anschaut, wie heute in der Linken oft Staatskritik oder Kritik am Staat, würde ich es mal eher formulieren, gebracht wird, dann findet sich auch sehr viel davon noch wieder. Ich gebe nur mal zwei Zitate, die ich willkürlich ausgewählt habe, zu einer Position, die ich referieren werde. Passt wunderschön der Satz aus einem Sammelband von Attac herausgegeben, Zitat: Gipfel der Ungerechtigkeit, die 8 Regierungen über 6 Milliarden Menschen bestimmen. Das wäre so ein Kritikmodus am Staat. Und der andere, der ebenfalls in diesen Positionen, in den klassischen, in der Arbeiterbewegung auftaucht, der heute noch gängig ist, ist derjenige, ich zitiere mal eine DKP-Theoretikerin, Zitat: Nationalstaaten sind auch weiterhin die wichtigsten Gegenmächte gegenüber dem Kapitalismus. Von dieser Art der Kritik wird man in der gegenwärtigen Linken eine ganze Menge finden. Und diese Art der Kritik ist aber nichts Neues, sondern, wie ihr sehen werdet, die findet sich auch in den klassischen Positionen der Arbeiterbewegung schon. Gut, soviel zur kurzen Einleitung. Ich werde jetzt beginnen, und zwar ganz kurz, weil dieser Ansatz nun wirklich theoretisch nicht besonders elaboriert ist, mit der Position Staat, der bürgerliche Staat ist Staat im Kapitalismus. Der Staat ist dieser Position zufolge, die Mehrheitsposition der Zweiten Internationale, also der sich als sozialistisch verstehenden Sozialdemokratie der klassischen war und auch die hegemoniale Position der sozialdemokratischen Parteien, nach dieser großen Zeit der Zweiten Internationale war. Der Staat ist Staat im Kapitalismus, weil er eigentlich mit dem Kapital nichts zu tun hat, so könnte man es ausdrücken. Deswegen im Kapitalismus, er ist ein systemfremdes Element als solcher. Und wenn man über den Staat redet, dann redet man eigentlich nicht über den Kapitalismus, sondern über etwas anderes. Und die wichtige Position die in der Arbeiterbewegung da eine große Rolle gespielt haben, sind natürlich die Position von Ferdinand Lassalle, diesem sozialistischen Theoretiker aus dem 19. Jahrhundert. Ferdinand Lassalle, wie gesagt, diese Positionen haben sich modifiziert, aber auch in der Zweiten Internationale generell durchgesetzt auf Vertreter wie Karl Kautsky und andere, die so als Theoriepäpste der marxistischen, sozialistischen Arbeiterbewegung galten, haben diese Position vertreten. Ganz knapp zusammengefasst, ich zitiere einfach mal den Ferdinand Lassalle: Der Zweck des Staates ist also nicht der, dem Einzelnen nur die persönliche Freiheit und das Eigentum zu schützen, mit welchem er nach der Idee der Bourgeoisie angeblich schon in den Staat eintritt. Der Zweck des Staates ist vielmehr gerade der, durch diese Vereinigung die Einzelnen in den Stand zu setzen, solche Zwecke wie eine solche Stufe des Daseins zu erreichen, die sie als Einzelne niemals erreichen können. Zweck des Staates ist, sie zu befähigen, eine Summe von Bildung, Macht und Freiheit zu erlangen, die ihnen sämtlich als Einzelnen schlechthin unerschreiblich wird. Kurz zusammengefasst, Zweck des Staates für Lassalle ist, die Produktion von Kultur, die Produktion von Freiheit für die Massen. Der Zweck des Staates ist, oder das Wesen des Staates ist es, eine sittliche Instanz zu sein, wie er in Anschluss an Hegel sich auch äußert. Also der Staat ist eine sittliche Instanz. Der Staat ist deswegen eine sittliche Instanz, weil er eine Struktur hat, die gegenüber den unmittelbaren Interessen der Kapitalisten, der Bürger, wie er sich hier ausdrückt, und der Privateigentümer tendenziell verselbstständigt ist, weil er eine Instanz ist, die den Anspruch hat, das allgemeine Wohl zu vertreten, und weil er eine Instanz ist, deren Mitglieder, deren Staatspersonal ein gewisses Ethos entwickeln, nämlich das Ethos der Neutralität, das Ethos des allgemeinen Standes, wie der Hegel das gesagt hat. Insbesondere die Staatsbürokratie wird hier angesprochen, auch von anderen sozialdemokratischen Theoretikern, wie Hans Kelsen beispielsweise, Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese Bürokratie verbürge sozusagen die Selbstständigkeit gegenüber den unmittelbaren Interessen des Kapitals, der Privateigentümer, und dieses Ethos der Bürokratie sei auch ein wichtiger Punkt, an dem man ansetzen könnte, zu sagen, der Staat ist etwas, was im Kapitalismus existiert, was aber keineswegs Staat der Kapitalisten ist, bloß im Interesse der ökonomisch Starken, wenn man so will, sondern auch der Staat ist dazu da, um die ökonomisch Schwachen vor den ökonomisch Starken zu schützen. Herr Kelsen geht sogar so weit zu sagen, das sei das Wesen des Staates. Das Wesen des Staates ist es, die Menschen voreinander zu schützen, vor zu großer, wie er sich ausdrückt, zu arger Ausbeutung zu schützen. Diese Position hat vor allen Dingen, wie gesagt, bei Lassalle im 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt. Das hat dann aber während der Oppositionszeit der Sozialdemokratie, zur Zeit der Sozialistengesetze natürlich vor allen Dingen, also in den 1880er Jahren zentral, ist das ein bisschen zurückgedrängt worden. Selbstverständlich auch aus dem Grund, weil hier die Sozialdemokratie illegalisiert wurde, ja, aber nicht als legitime Partei innerhalb des Reichstags anerkannt wurde. Zumindest die Bewegung wurde nicht anerkannt. Das hat sich dann geändert, vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg, also 1918 folgende, mit den Revolutionen in Deutschland und in Österreich-Ungarn. Hier finden wir dann eine Menge von sozialdemokratischen Theoretikern, die ohnehin schon diese Position vertreten haben. Staat ist ein sittliches Instrument für alle, für die Massen, ein Schutzinstrument gegen allzu arge Ausbeutung und so weiter. Die haben dann gesagt, weil wir jetzt nach 1918 beispielsweise in Österreich-Ungarn oder Österreich und in Deutschland Koalitionsregierungen haben, in denen die Sozialdemokratie, also die Arbeiterpartei, die sozialistische Partei, zusammen mit bürgerlichen Parteien herrscht, können wir nicht mehr von einem Klassenstaat sprechen, sondern wir haben eine Volksrepublik. Wir haben eine Volksrepublik deswegen, weil das Interesse sowohl der Arbeiter als auch der Kapitaleigner als auch des Kleinbürgertums vertreten ist. Und wenn alle Interessen im Parlament und in der Regierung vor allen Dingen vertreten sind, dann haben wir hier doch einen Kompromiss gebildet, dann haben wir hier doch nicht mehr einen bürgerlichen Staat, sondern einen Volksstaat. Ja. Das ist sozusagen der emphatische Schluss, den Theoretiker wie Otto Bauer beispielsweise oder Kuno, Heinrich Kuno und andere gezogen haben in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre. Also der Staat ist deswegen kein bürgerlicher Staat mehr, weil er ohnehin eigentlich als Institution nie so richtig zum Kapital gehört hat, zum Kapitalismus gehört hat, und weil er jetzt sozusagen in der Regierung auch proletarische Interessen berücksichtigt und sozusagen so eine Art Kompromiss gebildet ist, und das könne man jetzt nicht mehr einen Staat der Kapitalisten oder kapitalistischen Staat nennen. Eng verbunden ist diese Position auch mit einem radikalen Nationalismus, der sich dann vor allen Dingen natürlich im Ersten Weltkrieg in der Sozialdemokratie äußert. Dieser radikale Nationalismus ist ebenfalls auch ein, auch schon bei Ferdinand Lassalle zu finden. Ja, also der spricht auch schon von einem Volksstaat, von der Einheit Deutschlands. Wir müssen Deutschland wollen, aber ohne die Dynastien, sagt er bei einer Gerichtsverhandlung. Dieser Nationalismus habe auch gezeigt, dass die Arbeiter den Staat als ihren eigenen Staat betrachten und keineswegs als Staat der Kapitalisten, also keineswegs als etwas, was mit ihnen nichts zu tun hat, was sie nur unterdrückt. Das ist ebenfalls eine Argumentation, und dann in der österreichischen Sozialdemokratie und in der deutschen finden sich dann extrem nationalistische Positionen, die daran festhalten, an diesem Punkt, wir haben hier, die Nation ist etwas, was keiner Klasse gehört, was über den Klassen steht. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, der damit zusammenhängt. Gut, also so viel nur erstmal zu dieser ersten Position, ganz grob gezeichnet. Also der Staat ist Staat im Kapitalismus. Es werden mehrere Argumente genannt, warum das der Fall sein soll, weil dieser Staat etwas ist, was offenbar nicht direkt in den Händen der Bourgeoisie ist, weil es eine Bürokratie gibt, die ein Ethos hat der Neutralität und der, des Allgemeinwohls, und weil es beispielsweise Kompromisse gibt innerhalb von Regierungen, in denen dann auch linke Parteien, sozialistische Parteien vertreten sind. Das ist die erste Position. Die ist natürlich keine staatskritische Position, sondern ist eine staatsaffirmative Position, die, wenn sie Staatskritik betreibt, höchstens Kritik betreibt an dem Eindringen von Partikularinteressen, von Sonderinteressen aus der Ökonomie in den Staat. Ja, also der Kritikmodus, wenn man so eine Position hat, sieht so aus, der Staat ist ja eigentlich was Gutes, der will ja das Wohl aller. Und wenn der Staat aber was macht, was sozusagen den Arbeitern oder den Menschen oder wem auch immer schadet, den Massen, wie man sich ausgedrückt hat, dann ist das die Folge, dass sozusagen ein Eindringen ökonomischer Interessen, also partikularer Interessen, die nicht das Allgemeinwohl vertreten, in den Staat gibt. Und das müsse man unter allen Umständen verhindern. Also man muss die Staatsneutralität irgendwie kämpferisch bewahren. Das ist der einzige Modus der Kritik, der in dieser Position möglich ist. Gut, der zweite Punkt, die zweite Position, das ist die, die den Staat als Staat der Kapitalisten begreift. Und diese Position ist sozusagen der direkte Gegner dieser ersten Position. Also wenn man Texte aus dieser Zeit liest, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, in denen die Vertreter der Allgemeinwohlthese des Staates sich kritisch auseinandersetzen mit Positionen in der Arbeiterbewegung, dann wird man vor allen Dingen als Gegner diese Position, finde ich, jetzt vorstellen werde, vor allen Dingen natürlich dann in den 20er Jahren, und das deshalb, weil der Hauptgegner und der Protagonist dieser Position Wladimir Iljitsch Lenin ist, also der russische Revolutionär, der 1917 in einer zumindest für die Rezeption wichtigen Schrift Staat und Revolution die folgenden Thesen aufgestellt hat. Also hier bei Lenin, der ja bei diesem nationalistischen Wahn der Zweiten Internationale im Zweiten Weltkrieg nicht mitgemacht hat, sondern zu denen gehörte, die sich abgespalten haben, also Aufspaltung der Sozialistischen Internationale mitbetrieben haben. Bei Lenin findet sich im Gegensatz zu der ersten Position in der Tat, erstmal ganz abstrakt gesagt, eine radikal staatskritische Position. Also Das muss man etwas zurücknehmen, wenn man das sich genauer anguckt, aber prinzipiell ist ein Anspruch, der Staat als solcher, ob bürgerlicher Staat oder nicht, Staat als solcher, ist etwas, was mit Herrschaft zu tun hat, und die Aufgabe von Kommunisten ist es, die Herrschaft des Menschen über den Menschen abzuschaffen. Und das heißt also, man kann nicht sagen, dass es irgendwie, dass eine Herrschaftsinstanz eine sittliche Instanz sei. Das ist erstmal der prinzipielle Ausgangspunkt von Lenin, also eine staatskritische Position. Ich will mich aber jetzt weniger mit seinen Alternativen oder mit der Frage, wie er sich das vorgestellt hat, wie man im Kommunismus oder Sozialismus den Staat abschafft, beschäftigen, sondern erstmal mit seiner Position der Analyse dessen, was der bürgerliche Staat überhaupt ist. Und dieses Modell ist nicht weniger simpel als das der Gegenposition. Lenin geht zunächst einmal davon aus, es ist aber etwas materialistischer, wenn man so will, Lenin geht zunächst einmal davon aus, dass Staaten nur dann nötig sind, wenn es Klassenherrschaft gibt. Das heißt, die Grundlage dafür, dass es überhaupt staatliche, also eine Gewaltorganisation gibt, die man Staat nennen kann, ist die materielle ökonomische Basis. Und die materielle ökonomische Basis ist eine Basis, die auf ökonomischer Ausbeutung beruht. Klassenherrschaft ist, wie er sich ausdrückt, Herrschaft einer Gruppe von Personen über eine andere Gruppe von Personen, wobei infolge dieser Herrschaft die Arbeit oder das Mehrprodukt dieser anderen Gruppe unentgeltlich angeeignet wird, also eben ausgebeutet wird. Also wir haben, das ist sozusagen die Grundlage für Lenins Überlegung, wir haben ökonomische Ausbeutung auf der Basis der Gesellschaft. Eine Gruppe von Menschen lebt von der Mehrarbeit der anderen und die eignet sich diese Mehrarbeit unentgeltlich an. Dieses Ausbeutungskonzept, und das ist sehr wichtig, genauso wie sein Staatskonzept, ist universalhistorisch angelegt. Das heißt, wenn Lenin über Staat redet, redet er tatsächlich oder beansprucht er tatsächlich alle Gewaltorganisationsformen seit der griechischen Polis bis hin zum modernen Staat im 20. Jahrhundert darunter zu subsumieren. Deswegen seine sehr allgemeinen Kategorien, und das wird, wie wir sehen werden, noch einige Konsequenzen haben. Das hat schon Konsequenzen für die Auffassung von Herrschaft. Das heißt, wenn ich Klassenherrschaft so definiere als Herrschaft einer Gruppe über eine andere Gruppe von Menschen, wobei die Herrschaft darin besteht, dass die eine Gruppe sich die Arbeit der anderen aneignet, dann habe ich natürlich noch nichts über die Art und Weise gesagt, wie diese Herrschaft organisiert ist, sondern ich stelle mir erst einmal diese Herrschaft in einer sehr personalen Form vor, so wie sie auch in der Geschichte der Menschheit bis hin zum Kapitalismus, da ändert sich das dann, stattgefunden hat. Ja, also personale Form, damit meine ich tatsächlich, dass das Mehrprodukt der unmittelbaren Produzenten durch unmittelbare Gewalt abgepresst wird, wie in der Sklaverei, wie in der Leibeigenschaft beispielsweise. Ein wichtiger Punkt, den Lenin hier schon nicht sieht, ist der, dass die Art und Weise der Ausbeutung in allen vorkapitalistischen Gesellschaften eben nicht über die Produktionsmittel und das Eigentum an den Produktionsmitteln läuft, zumindest nicht im engeren Sinne, so wie im Kapitalismus, sondern über das Eigentum an den Gewaltmitteln. Ja, das Eigentum an den Gewaltmitteln, das ist die Basis für Ausbeutung in allen vorkapitalistischen Gesellschaften. Gut, also Lenin sieht dieses Klassenverhältnis und das ist ein ökonomisches Ausbeutungsverhältnis, wie er sich ausdrückt. Die Grundthese, die ganz wichtig ist als Erklärungsschritt zur nächsten These, ist diejenige, dass diese Herrschaft offen zutage liegt. Das heißt, diese Ausbeutung ist etwas, was die Ausgebeuteten alltäglich erfahren, wie Lenin sich ausdrückt. Diese Ausbeutung ist etwas, was praktisch auf der Hand liegt, was evident ist, was denen ganz deutlich vor Augen liegt, den Unterdrückten und den Ausgebeuteten. Deswegen, so Lenin, hat diese Form von personaler Herrschaft als Ausbeutung die unmittelbare Konsequenz, die Beherrschten, in dem Sinne der Ausgebeuteten, permanent zu Protest und Auflehnung, wie er sich ausdrückt, zu motivieren. Er spricht von der Geschichte der Menschheit als einem dauerhaften Prozess des Protests und der Auflehnung der ökonomisch ausgebeuteten Klassen gegen ihre Ausbeutung. Diese Motivation zur Auflehnung drückt er auch so aus, dass wir es hier mit einem unversöhnlichen Klassengegensatz zu tun haben, der, weil die Ausbeutung ja offen zutage liegt, tendenziell oder immer wieder in der Geschichte dazu führt, dass die ökonomisch Ausgebeuteten zur selbsttätigen Bewaffnung schreiten. Ja, also Ausbeutung führt dazu, wir erkennen das, wir finden das scheiße, weil wir ausgebeutet sind. Deswegen greifen wir, sobald es uns noch irgendwie möglich ist, zu den Waffen und versuchen, diese ökonomische Ausbeutung abzuschütteln. Das ist schon die ganze Ableitungsgrundlage, wenn man so will, Lenins. Das heißt, er geht direkt vom Klassengegensatz, vom offen zutage liegenden Klassengegensatz aus und versucht da ausgehend den Staat zu entwickeln. Warum jetzt der Staat? Der Staat ist sozusagen die Stabilitätsgarantieinstanz, die diese ökonomische Ausbeutung, die ja auch ohne ihn existiert, so zumindest die Überlegung, noch einmal absichert. Ja. Also das heißt, dieser Staat sichert die ökonomisch herrschende Klasse, also die Ausbeutung betreibt, davor, dass die Subalternen, dass die Ausgebeuteten sich selbsttätig bewaffnen und diese ganze Herrschaftsform über den Haufen werfen. Das heißt, der Staat ist, wie Lenin sich ausdrückt, und da rekurriert er auf Friedrich Engels, der Staat ist Instrument der ökonomisch herrschenden Klasse zur Niederhaltung der ökonomisch ausgebeuteten Klasse. Und durch diesen Staat, durch diese Zwangsinstanz, wird die bisher ökonomisch herrschende Klasse zugleich auch zur politisch herrschenden Klasse. Also sie hat sozusagen ein zweites Machtinstrument hinzugewonnen, neben der ökonomischen Ausbeute. Also der Staat ist sozusagen ein Instrument, das sich die herrschende Klasse als ökonomisch herrschende schafft, um ihre ökonomische Ausbeutung zu stabilisieren und Revolutionsprävention zu betreiben. Ein wichtiger Punkt bei diesem Argumentationsgang von Lenin ist der, ich sagte es ja schon, die Herrschaft, die ökonomische Ausbeutung liegt offen zutage, und diese ökonomische Ausbeutung wird als personale Herrschaft gedeutet, das heißt als direkte Herrschaft einer Gruppe über eine andere Menschengruppe, die nicht vermittelt ist über irgendwelche später noch näher zu benennenden Mechanismen. Diese Auffassung von Ausbeutung, die ja tatsächlich durchaus auch tendenziell wenigstens für vorkapitalistische Gesellschaften einen tendenziellen Sinn macht, wenn auch das immer noch eine sehr grobe Betrachtungsweise ist. Diese sehr personalisierende Form von Ausbeutung oder Auffassung von Ausbeutung führt Lenin auch dazu, dass er überhaupt die ökonomische Ausbeutung, die ökonomische Herrschaft im Kapitalismus extrem personalistisch fasst. Lenin spricht von der Macht eines kleinen Häufleins von Milliardären über die ganze Gesellschaft. So stellt sich Lenin, natürlich ist es ein bisschen runtergebrochen, aber das sind Lenins Worte, das sind Lenins Bestimmungen in Staat und Revolution und über den Staat, die Art und Weise der Klassenherrschaft vor. Das ist eine Tradition, die wir beispielsweise schon bei Friedrich Engels finden, einem der großen Stichwortgeber von Lenins Staat und Revolution. Und zwar deshalb, weil wir haben ja jetzt ein abstraktes Modell, das uns sagt, okay, der Staat hat die Funktion, der ist eine Zwangsinstanz, ja, der hat die Funktion, zusätzlich zu der ökonomischen Ausbeutung die ganze Herrschaft in der Ausbeutung stabil zu halten. Aber wie funktioniert das denn konkret? Also wie kann man denn sagen, dass der Staat ein Klassenstaat ist? Und das funktioniert über diese sehr personalistische Zugangsweise von Lenin, die sich, wie gesagt, schon bei Friedrich Engels findet, obwohl Engels sehr viel ambivalenter als Lenin ist dabei, das sage ich nur nebenher. Nämlich, es sieht dann bei Engels so aus, der Staat ist Instrument der herrschenden Klasse, das heißt, er ist in den Händen der ökonomischen Ausbeuter. Aber natürlich gibt es auch sowas wie Staatspersonal. Es gibt diese Bürokratie, aus der dann die erste Position dieses Ethos der Neutralität macht und sagt, ja, schaut euch doch an, der Staat ist doch gar nicht so schlimm, der will doch für alle das Beste. Dieses Staatspersonal ist natürlich ein Problem in dieser sehr instrumentalistischen Position, denn man fragt sich, warum gibt es dieses Staatspersonal denn überhaupt? Warum machen das die Kapitalisten nicht gleich selbst, ne? Also mit Betriebspolizei und Ähnlichem? Um es vorwegzunehmen, die Erklärung wird nicht gegeben in diesem Ansatz, kann auch gar nicht gegeben werden, aber es wird versucht zu plausibilisieren. Und die Plausibilisierung läuft dann über den personalistischen, manipulationstheoretischen Herrschaftsbegriff, nämlich über den, dass schon Engels sagt, ja okay, der demokratische Staat natürlich, ja, der sieht schon anders aus als die griechische Polis und als der Feudalstaat der Grundherren und was auch immer oder der Absolutismus. Aber ihr müsst nur genau hinschauen, ihr müsst jetzt hinter die Kulissen gucken. Und wenn ihr hinter die Kulissen schaut, dann seht ihr, dass die Börse die Regierung kauft und ihr seht direkte Beamtenkorruption. Ja? Das sind die Beispiele, die Engels bringt. Lenin bringt noch weitere Beispiele. Er bringt das Beispiel Arbeiter. Schaut euch doch an, wenn ihr einen Streik macht, dann was werdet ihr als erstes spüren auf euren Köpfen? Die Knüppel der Polizei. Also ist doch ganz klar, dass das ja ein Klassenstaat ist. Ne? Wenn ihr streikt, wenn ihr was gegen die Kapitalisten macht, dann kommt die Polizei und knüppelt euch nieder. Und da fragt ihr noch, warum das ein Klassenstaat sei. Weitere Argumente sind natürlich dann, dass Arbeiter in einigen Gesellschaften überhaupt ausgeschlossen werden aus der politischen Partizipation, ja in Preußen noch bis 1918, zumindest durch Zensus reduziert. Oder dass Arbeiter ohnehin prinzipiell natürlich nicht so einen direkten Zugang zur Politik haben. Also der Zusammenhang von Klassenherrschaft und Staatlichkeit wird durch die tausenderlei Fäden, die Lenin sich ausdrückt, mit denen die Bourgeoisie mit dem Staat verbunden ist, plausibilisiert. Also hinter den Kulissen gibt es Mauscheleien, Lobbyarbeit, wenn ihr mal Kritik am Staat oder an staatlicher Politik in der Linken gehört habt, die es heute gibt, dann werdet ihr erst einmal auf diese Art der Kritik stoßen. Ne? Ja, diese ganze Lobbyarbeit, das ist alles undurchsichtig, das sind Mauscheleien hinter den Kulissen, da zeigt sich die direkte personelle Verflechtung und so weiter. Dieser Modus der Erklärung, ich nenne es mal euphemistisch Erklärung, des Klassencharakters des bürgerlichen Staates, dieser Modus der Erklärung, der findet sich auch dann später in der marxistisch-leninistischen Tradition, in der sogenannten Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein. Das war in der Sowjetunion, in der DDR, in der DKP, also sozusagen in den westlichen Parteien des Marxismus-Leninismus ein wichtiger Ansatz. Wenn ihr da mal in Bücher reinguckt, die sich damit beschäftigen, dann werdet ihr auf Zeitungsausschnitte, auf Tabellen, Statistiken stoßen, die beweisen wollen, dass es hier einen direkten Zusammenhang zwischen Monopolbourgeoisie und Staatlichkeit gibt, Bundesregierung gibt. Ja, und das durch Korruptionsskandale, Flick-Affäre, was auch immer und so weiter. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie versucht wird, den Klassencharakter des bürgerlichen Staates zu erklären. Was dabei untergeht, Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser. Was dabei untergeht und was ohnehin schon bei Lenins universalhistorischen Kategorien stark untergeht, ist natürlich die Formspezifik, wie es man nennen will, der ökonomischen Ausbeutung, geschweige denn der Gewaltorganisation, also das, was er dann Staat nennt. Formspezifik deshalb, weil, das weiß auch Lenin, oder er ahnt es zumindest, dass natürlich die griechische Polis etwas ganz anderes ist als ein feudaler Grundherrenstaat, den man auch wirklich nur in Anführungsstrichen als Staat bezeichnen kann, als der Absolutismus, das Ancien-Regime oder ein moderner bürgerlicher Staat. Das heißt, die Art und Weise, wie die Gewalt organisiert ist, die unterscheidet sich natürlich in den einzelnen Epochen in extremer Weise. Genauso unterscheidet sich natürlich die Art und Weise, in der die ökonomische Ausbeutung betrieben wird. Und hier haben wir schon einen Punkt. Wenn man sich das historisch anschaut, dann funktioniert die Trennung von Staat, also ökonomischer Ausbeutung und Gewaltorganisation, wie Lenin sie hier universalhistorisch macht, überhaupt nicht. Weil die ökonomische Ausbeutung, das ökonomisch zu nennen, ist schon ein Anachronismus. Weil Ökonomie gibt es vor dem Kapitalismus nicht. Es gibt auch keine Politik vor dem Kapitalismus. Es gibt materielle Reproduktion vor dem Kapitalismus, aber es gibt nicht eine relativ autonome, ausdifferenzierte Sphäre Ökonomie auf der einen oder Politik und Staat auf der anderen Seite. Sondern die Art und Weise, wie das Mehrprodukt der Ausgebeuteten angeeignet wird, ist prinzipiell direkte Gewalt. Wie ich schon sagte, nicht die Produktionsmittel sind die Mittel der Ausbeutung, sondern die Gewaltmittel, die Machtmittel, die direkten, sind die Mittel der Ausbeutung in vorkapitalistischen Gesellschaften. Das geht bei dieser Trennung, die Lenin da macht. Ja, also wir haben hier ökonomische Ausbeutung und dann kommt da der Staat hinzu. Das geht da schon verloren, weil es gibt nicht diese Trennung. Das ist eins. In einer ganz spezifischen Form jeweils für die einzelnen Epochen und für die einzelnen jeweils Regionen. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist der, dass Lenin sagt, gut, natürlich, wenn wir uns den demokratischen bürgerlichen Staat angucken, das ist schon was anderes, ne? Sagt der Engels das auch, als die vorkapitalistischen. Da gibt es diesen merkwürdigen Ansatz der Gleichheit, ne? Also es soll ja Gleichheit für alle geben und das wird zumindest proklamiert, also der bürgerliche, moderne, demokratische Staat vielleicht sogar, der tritt schon mal ganz anders auf als der Konnex von feudalen Grundherren, ne? Die wären nie auf die Idee gekommen zu sagen, es geht hier um Demokratie und alle sind gleich oder sowas. Ne? Also das merkt Lenin irgendwie und er sagt dann auch, ich zitiere es mal kurz, also im bürgerlichen Staat gelten scheinbar alle vor dem Gesetz als gleich. Und jetzt beachtet mal die Bedeutungsverschiebung im folgenden Satz. Das Gesetz schützt alle in gleicher Weise. Schützt das Eigentum, wenn einer solches besitzt, vor den Anschlägen jener Masse, die kein Eigentum besitzt. Ja, also, das Gesetz schützt alle in gleicher Weise, aha, ja, das ist der Anspruch des bürgerlichen Staates. Nächste, also erste Bedeutungsverschiebung, schützt das Eigentum, könnte man auch sagen, okay, ist noch nicht genau definiert, wenn einer solches besitzt, schon eine nähere Definition, es gibt also offenbar Leute, die kein Eigentum besitzen, die also nicht geschützt werden vom Staat. Und dann wird es ganz klar vor den Anschlägen jener Masse, die kein Eigentum besitzt. Und damit meint Lenin natürlich das Produktionsmitteleigentum. Das heißt, die Gleichheit, das Gleichheitsversprechen oder die Gleichheitsform des bürgerlichen Staates im Gegensatz zu den vorkapitalistischen Staaten oder Gewaltorganisationen, die wird von Lenin unter der Hand verwandelt in nichts anderes als das, was in den vorherigen Gesellschaften auch der Fall war, in eine partikulare Form. In eine ganz offen partikulare Form der Herrschaft. Ja? Also wir schützen ja nur die Eigentümer. Wir verbreiten zwar die Ideologie, dass alle geschützt werden und alle gleich vor dem Gesetz sind, stimmt aber nicht. Wenn der Marxist genau hinguckt, dann werden nur die Produktionsmitteleigentümer geschützt. Das ist die These von Lenin, die ihn dann zu der These führt, Freiheit und Gleichheit, das was proklamiert wird in der modernen bürgerlichen Gesellschaft, sind nichts anderes, und das ist wichtig, dass man das jetzt, dass das nichts anderes ist als ein Vorurteil, als bloße Ideologie, die von der Bourgeoisie gekauften Intellektuellen oder korrumpierten Intellektuellen in die Welt gesetzt wird. Also Freiheit, Gleichheit, Vorurteil. Ne, dahinter, wenn man sich mal den Staat anguckt, die Art und Weise marxistischer Staatskritik, wie die sie betreibt, ist, wir sehen jetzt beim modernen Staat, okay, da gibt es so einen Schein der Freiheit und Gleichheit. Und wenn wir genau hingucken, ne, diese Form ist, interessiert uns erstmal nicht, sagt Engels auch schon, die Form ist ja selbstverständlich. Wir müssen genau gucken auf den Inhalt und wenn wir den Inhalt dieser Versprechen von Freiheit und Gleichheit uns anschauen, da sehen wir die nackte Klassenherrschaft. Ne, geschützt werden nur die Herrschenden, nur die Produktionsmittel besitzen. Gut, also die Form des Staates versteht sich von selbst, die Form des Staates, ne, diese Verselbstständigung des Staates, die er in der modernen bürgerlichen Gesellschaft tatsächlich hat, dieses Versprechen von Freiheit und Gleichheit, die demokratische Form, die rechtsstaatliche Form, all das wird zum Vorurteil degradiert und dahinter steckt die manifeste Klassenherrschaft, die eigentlich offen zutage liegt und nur ideologisch verschleiert wird. Das führt Lenin beispielsweise nur als Randbemerkung dazu, zu sagen, Demokratie, selbstverständlich, der Sozialismus muss erstmal eine Demokratie sein, da kann der Staat noch nicht ganz abgestorben sein, ne? Man muss ja auch erstmal die Bourgeoisie irgendwie an die Kandare kriegen. Wenn ich hier von Demokratie spreche, dann meine ich natürlich Demokratie für die herrschende Klasse, das was Demokratie immer bedeutet hat, nur bisher hat sie immer nur bedeutet Freiheit für die Sklavenhalter. Jetzt ist es die Freiheit der ehemaligen Sklaven. Aber auch das ist keine universelle Freiheit, sondern immer nur eine partikulare Freiheit. Ne? Kein Wahlrecht für Bourgeoisie, beispielsweise als Maßnahme. Gut, diese beiden Positionen sind die, die das Denken der Arbeiterbewegung geprägt haben. Ja? Also wie, wenn Sie oder wenn ihr, ich muss erstmal umschalten, wenn ihr irgendwas über marxistische Staatstheorie hört, dann ist das in der Regel, also zumindest bei Leuten, die uninformiert sind und sich mit politischen Sachen nur beschäftigen, dann werdet ihr eine von diesen beiden Varianten. Gut, ich will jetzt noch kurz, leider, ich habe doch wieder zu lange diese beiden Schwachsinnspositionen vorgestellt, die dritte Position nur kurz anreißen. Diese Position ist eine, die selbstverständlich keinen Einfluss auf die praktische, auf die praktischen Bewegungen hatte. Wie könnte es auch sein? Was man dazu sagen muss, ist, dass diese Position sich im Gegensatz zu der von Lenin und der sozialdemokratischen Variante, die ich vorgestellt habe, versucht, direkt auf die Kritik der politischen Ökonomie von Marx zu beziehen. Und da ist es natürlich dann auch relativ schwierig, das sozusagen in schöne, flotte Formeln zu gießen. Ich werde trotzdem versuchen, ein ganz abstraktes Gerüst, also wie gesagt, also wenn ihr das hört, dann müsst ihr immer mit im Kopf behalten, dass das nun wirklich ein extrem abstraktes Gerüst ist, das ich hier vorstelle, dieser dritten Variante vorstellen will. Wie wird da argumentiert? Ich will ungefähr so diese Schritte bieten und dann die sozusagen die Fragen, die sich diese Position stellt, zumindest andeutungsweise beantworten. Diese Frage, die sich diese Position stellt, die ist schon 1924 von einem sehr wichtigen russischen Theoretiker, Eugen Paschukanis, gestellt worden. Eugen Paschukanis war Rechtstheoretiker, wurde dann, wie so viele andere, auch dann von Stalin ermordet später. Der hat der in der Sowjetunion gängigen instrumentalistischen Position von Lenin, also die den Staat nicht, die den Staat als Staat der Kapitalisten, also in der Hand der Kapitalisten begreift, folgende Frage gestellt. Ich zitiere mal: Warum wird der Apparat des staatlichen Zwanges nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen? Warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an? Ja, also warum, Lenin kann nicht erklären, warum das nicht Betriebspolizei ist, warum es nicht offen zutage liegt, warum ist es denn nicht das Militär der Bourgeoisie? Ja, und Lenin kann darauf immer nur antworten: Verschleierung, Ideologie, Vorurteil. Ein dünner Schleier, der davor liegt, aber alles andere, es ist letztendlich nichts anderes als ein privater Apparat der herrschenden Klasse. Und diese spezifische Form der Verselbstständigung, die der Staat hat, diesen Anspruch auf Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit vor dem Gesetz, abstrakt allgemeine Normen herrschen hier, ohne Ansehen der Person, vielleicht sogar noch eine demokratische Form, all diese Strukturen des modernen bürgerlichen Staates kann Lenin überhaupt nicht erfassen. Ne? Die gehen einfach verloren und da muss man immer sagen, Manipulationen und so weiter. Auf diese Verselbstständigung, auf diesen Allgemeinheitstypus, wie es man nennen will, dieses bürgerlichen Staates, da stürzt sich natürlich die sozialdemokratische Variante, ne? Die den Staat als Staat im Kapitalismus begreift und sagt, ja hier, ihr Instrumentalisten, Lenin und Co., ihr könnt auch gar nicht erklären, warum das alles so selbstständig ist, warum das diesen Allgemeinheitsanspruch und Grad hat. Und wir erklären es euch, das heißt nichts anderes als Sittlichkeit, ne? Allgemeinwohl, das heißt es. Das ist das, was die Sozialdemokraten dazu sagen, die ich kurz referiere. Diese dritte Variante, die ich Formtheorie des Staates oder Staatsableitung nennen will, die sich auf diesen Eugen Paschukanis durchaus auch stützt, aber vornehmlich in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik entwickelt wurde, die sagt nun, beide Positionen sind vollkommen falsch und verkennen das Wesen des bürgerlichen Staates. Der eine kann nicht erklären, warum es diese selbstständige Form annimmt, diese spezifische Art und Weise der Gewaltorganisation. Und die andere glaubt, weil es eine spezifische Art und Weise der Gewaltorganisation ist, nämlich mit Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit verbundene Gewaltorganisation, glaubt sie, das sei eigentlich gar keine mehr, das sei eine, die sozusagen zum Wohl aller da ist. Und beide Positionen sind falsch und verkennen das Wesen des Staates. Diese Position hat sich verschiedene Fragen gestellt. Sie stellt sich zunächst einmal die Frage, warum ist denn diese bestimmte Form der Gewaltorganisation eine, die sich von der vorherigen unterscheidet? Also warum nimmt der Staat diese Form der abstrakt allgemeinen Herrschaft des Gesetzes an? ohne Ansehen der Person? Warum ist es ein relativ verselbstständigter Apparat, der bürgerlichen Gesellschaft gegenübersteht? Und so weiter. Das ist sozusagen die erste wichtige Frage, die da beantwortet werden soll. Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, warum ist es trotzdem kein Staat, der, was immer das genau heißen mag, das Allgemeinwohl vertritt, sondern ein Klassenstaat und ein Staat des Kapitals. Und zwar Staat des Kapitals und nicht der Kapitalisten. Darauf will ich eingehen. Es gibt auch noch andere Fragen, die da gestellt werden, die werde ich jetzt außen vor lassen. Beispielsweise die Frage, warum wird der Staat, obwohl er dann doch Staat des Kapitals ist, denn als legitim anerkannt, auch von denen, die vielleicht nicht unmittelbar von ihm profitieren, nicht so viel, nicht so deutlich von ihm profitieren wie andere. Also die Legitimitätsfrage wird gestellt. Es wird auch, was ebenfalls eine wichtige Frage ist, die Frage gestellt, wo sind denn die Grenzen der staatlichen Eingriffskompetenz in die kapitalistische Ökonomie? Ja, das ist eine Frage, die vor allen Dingen Anfang der 1970er Jahre wirklich wichtig ist, weil die Sozialdemokratie zu dieser Zeit die tendenziell die Position vertritt, man könne zumindest sehr stark Krisen regulieren, sodass sie eigentlich kaum noch wahrnehmbar sind. Man könne doch politisch den Reichtum umverteilen, also Reichtumsproduktion wird als neutral gedeutet. Der politische Wille, davon hängt es ab, wie der Reichtum umverteilt wird und so weiter. Also dagegen richtet sich die Frage der Grenzen der staatlichen Interventionskompetenz. Das ist in neoliberalen Zeiten vielleicht eher ein bisschen offene Türen einrennen, aber das ist offenbar, das ist auch eine wichtige Frage. Ich nehme es zurück, es ist in neoliberalen Fragen kein offene Türen einrennen, weil es in neoliberalen Zeiten eine wichtige Kritik an der noch übrig gebliebenen Linken ist, die nämlich genau das beansprucht, nämlich den Staat in die Ökonomie eingreifen zu lassen und noch ein bisschen besseren und lieberen politischen Willen zu beweisen, der dann sozusagen das Allgemeinwohl im Allgemeinwohl benutzt. Also insofern ist die Frage doch relevant, weil das, was sozusagen damals Gegenstand linksradikaler Kritik war aus dieser Staatsableitung, heute das Einzige ist, was man noch so ungefähr im politischen Diskurs hört. Ein bisschen mehr Staat, ein bisschen mehr Eingriff, Linkskeynesianismus, was auch immer. Gut, ich werde mich jetzt auf diese ganz dürre, zentrale Argumentation erstmal beschränken und die versuchen in einer Viertelstunde durchzukriegen, was natürlich erfolgt ist. Erst einmal ein methodischer Ansatz. Ist genau wie Marx im Kapital vorgeht, geht diese Staatsableitung vor, insofern methodisch, als dass, wenn ich jetzt davon spreche, es gibt einen Warentausch, im Warentausch gibt es Rechtsverhältnisse und die Rechtsverhältnisse benötigen einen Staat, dann ist damit keinesfalls gemeint, dass es empirisch erst einen Warentausch gibt, der vor sich hin tauscht, dann entsteht empirisch historisch danach das Recht und danach entsteht historisch empirisch der Staat, sondern was damit erklärt wird, ist ein Reproduktionszusammenhang eines gegebenen komplexen Ganzen. Das heißt, es gibt immer schon diese Form, ja, Ware, Geld oder Ware, Geld, Kapital, Recht und Staat, die existieren gleichzeitig, die setzen sich auch wechselseitig voraus, aber um dieses wechselseitige Voraussetzen irgendwie aufzusprengen, um was zu erklären, nämlich die Form, die dieser Staat annimmt, diese Gewaltorganisation, müssen wir ein erklärungslogisches Nacheinander bringen. Ja? Das heißt, das ist keine empirische Theorie, die sagt, es gibt erst die Ökonomie und dann die Politik, sondern die gibt es immer schon beide. Und das verrät sich daran schon, dass nämlich diese Ableitung, diese Staatsableitung sagt, der Staat ist eine notwendige Form zur Reproduktion der kapitalistischen Ökonomie. Ja, wenn es eine notwendige Form ist, dann kann sie natürlich nicht, dann kann diese Reproduktion nicht erst ohne sie stattfinden, sondern sie muss immer schon da sein, aber wir können sie nicht voraussetzen begrifflich, sondern müssen sie erstmal erklären. So viel nur erstmal zu dem methodischen Punkt. Der zweite Ansatz beim Kapital, den diese Staatsableitung macht, und deswegen nenne ich sie Formtheorie des Staates, ist die Tatsache, dass sie die Frage von Marx im Kapital stellt, nur eben auf die politische Form bezogen. Marx stellt im Kapital die Frage, warum nimmt dieser Inhalt, die Arbeit, jene Form den Wert an? Oder, wenn man es mal präziser ausdrückt, warum nimmt dieser Inhalt, die Arbeit, jene Form, die abstrakte Arbeit an, die dann den Wert produziert? Diese formanalytische Fragestellung ist insofern elementar, und für Marx ist sie der Springpunkt zum Verständnis der politischen Ökonomie, weil sie unterscheidet zwischen dem stofflichen Inhalt des Reichtums und seiner historisch-gesellschaftlichen Form, also der Art und Weise, wie dieser Reichtum produziert wird, wie dieser Reichtum verteilt wird, wie die Arbeit auf die Produktionszweige verteilt wird. Das unterscheidet ja die Gesellschaftsformationen, während alle Gesellschaftsformationen Gebrauchswerte produzieren, natürlich werden auch unterschiedliche. Genau diese Frage stellt die Staatsableitung in Bezug auf den Staat oder die politische Form. Es wird nämlich gesagt, wichtig ist nicht, also es ist natürlich auch wichtig, aber es ist nicht das Zentrale zu fragen, wie das der Engels und der Lenin machen, zu sagen, okay, es gibt die politische Form und jetzt gucken wir mal dahinter und da entdecken wir den Klasseninhalt, also die Ausbeutung, sondern wichtig ist zu erklären, warum nehmen denn die ökonomischen Verhältnisse insgesamt diese Form an? Also warum nimmt dieser Inhalt jene Form an? Die Form dieses Staates, der relativ verselbstständigt als öffentliche Gewalt gegenüber der Gesellschaft da existiert und mit den abstrakt allgemeinen Gesetzen herrscht. Also das ist sozusagen dieser Begriff der Form. Form heißt die Art und Weise der Vergesellschaftung, ja, sowohl auf der ökonomischen, auf der materiellen Reproduktionsebene als auch auf der politischen Ebene. Es soll unterschieden werden zwischen Dingen, die auch in verschiedenen Gesellschaftsformationen existieren, wie Klassenherrschaft, oder die in allen existieren, wie Gebrauchswert, und solchen, die nur in ganz bestimmten Epochen existieren, wie Wert, oder wie bürgerlicher Staat. Und dann soll erklärt werden, warum dieser Inhalt diese Form annimmt. Das ist nicht selbstverständlich. Also Lenin kann nicht erklären, wenn er mit der Klassenherrschaft anfängt, kann er nicht erklären, warum haben wir denn so einen komischen Staat, der als Rechtsstaat auftritt. Genau das ist der Punkt, warum sagt diese Staatsableitung, dass wir nicht mit der Klassenherrschaft direkt anfangen, um zu erklären, warum es den Staat geben muss und warum er diese Form hat, sondern wir fangen bei der spezifisch historischen Form der Ausbeutung im Kapitalismus an. Und bei der spezifisch historischen Form, die überhaupt die gesellschaftlich-ökonomischen Verhältnisse kennzeichnet. Und diese ist nicht das Klassenverhältnis, das gibt es nämlich auch in anderen Gesellschaften, sondern die spezifische Form des Klassenverhältnisses. Und die hat zu tun mit dem Warentausch. Und kapitalistische Ausbeutung ist keine direkt gewaltvermittelte Ausbeutung, Abpressung von Mehrprodukt, sondern eine tauschvermittelte Ausbeutung. Dabei spielt er natürlich auch eine Rolle, aber das erst im nächsten Schritt. Also der Tausch ist das, womit wir ansetzen müssen, um überhaupt die Form dieses Staates erklären zu können. Der Tausch ist ein gesellschaftliches Verhältnis von Produzenten, die Privatproduzenten sind, ja, also das Produkt, was sie produzieren, oder wenn sie selbst die Ware sind, die sie auf den Markt schmeißen, darüber darf kein anderer verfügen, auch wenn er es benötigt. Es ist eine Grenze gezogen. Das sind Privateigentümer. Und dieser Tausch ist die gesellschaftliche Form, in der die Privateigentümer ihre Produkte gesellschaftlich anerkennen, gesellschaftlich nützlich machen, vergesellschaften. Also der Tausch ist die Art und Weise der Gesellschaftung von Privatprodukten und nicht von Produkten, die Gemeinprodukte sind oder was auch immer, patriarchal irgendwie definiert sind, so in der Familie. Da wird nicht getauscht in der patriarchalen Familie, da wird direkt angeeignet. Genauso im Verhältnis zwischen Grundherr und Leibeigen. Da wird auch nicht getauscht, sondern es wird direkt angeeignet. Zwischen den Privateigentümern wird getauscht. Dieser Tausch ist ein gesellschaftliches Verhältnis der Produzenten oder der Produktionseinheiten weitergefasst, das vermittelt ist über das gesellschaftliche Verhältnis ihrer Produkte. Das heißt, die Menschen treten nicht direkt face-to-face in dem Sinne in Interaktion, dass sie absprechen oder direkt sozusagen durch direkte Gewalt bewirken, dass ihre Produkte vergesellschaftet werden, sondern sie bieten ihre Produkte dar und dieses die Produkte darbieten im Tausch, in dieser Art und Weise, bewirkt dann die Vergesellschaftung, die gesellschaftliche Anerkennung dieser Produkte als gesellschaftlich nützlich oder nicht nützlich. Das heißt, das ist ein Subjekt-Objekt-Objekt-Subjekt-Verhältnis, könnte man sagen. Also nicht die Menschen direkt sprechen ab, wie sie ihre Produkte gesellschaftlich anerkennen, sondern sie lassen das ihre Produkte für sich tun, wenn man das mal ein bisschen bildlich sprechen will. Dieses Verhältnis der Privatprodukte zueinander, also die gesellschaftliche Einheit von Privatprodukten, das ist der Wert, und die gesellschaftliche Einheit von Privatarbeiten, das ist die abstrakte Arbeit, die diesen Wert bildet. Also das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen, das ist der Produzierenden, ist ein Tauschverhältnis. Sie treten vermittelt über Sachen und über diese Eigenschaften, die diese Sachen in diesem Verhältnis gewinnen, zueinander in Bezug. Und diese Sachen gewinnen in diesem Produktions- und Austauschverhältnis im Kapitalismus, gewinnen eine Eigenschaft, die sie außerhalb dieses Verhältnisses nicht haben. Sie gewinnen nämlich die Eigenschaft, wert, Dinge zu sein, also Waren zu sein. Außerhalb dieses Verhältnisses haben sie nur die Eigenschaft, nützliche Gegenstände zu sein oder nützliche Dienstleistungen zu sein, aber sie haben niemals die Eigenschaft, Ware zu sein, also Wert, ökonomischen Wert zu haben. Diese Eigenschaft haben sie nur innerhalb dieser gesellschaftlichen Relation von Privatproduzenten, die über den Wert zueinander oder in Form des Wertes zueinander in Kontakt sind. Also, dieses Verhältnis ist die ökonomische Seite des Tauschverhältnisses. Diese ökonomische Seite des Tauschverhältnisses ist das Verhältnis zwischen Waren. Marx beginnt ja im Kapital und das ganz bewusst nicht mit Warenbesitzern, sondern mit Waren. Ja? Das ist das zentrale ökonomische Verhältnis. Das heißt, das ist ein gesellschaftliches Verhältnis von Sachen, in das diese Sachen unter ganz bestimmten Vergesellschaftungsbedingungen der Arbeit von den Menschen in Bezug gesetzt werden. Ja, also nur unter diesen Bedingungen, unter privat arbeitsteiligen Bedingungen, treten die Menschen über dieses gesellschaftliche Verhältnis von Sachen ökonomisch miteinander in Kontakt. Dieses Verhältnis des Tauschs ist, wie gesagt, das Spezifische, was die kapitalistische Ausbeutung kennzeichnet. Deswegen muss man auch damit anfangen, ne? Weil ich weiß nicht, was Mehrwert ist, wenn ich nicht weiß, was Wert ist. Ich weiß nicht, was Tausch zwischen Kapital und Arbeit ist, wenn ich nicht weiß, was überhaupt Tausch ist. Deswegen beginnt Marx das Kapital auch nicht mit Proletarier und Kapitalist, sondern mit Ware gegen Ware. Dieses Tauschverhältnis, das ist aber natürlich kein bloßes Verhältnis von Sachen, ich sagte, sondern von Menschen werden diese Sachen in Bezug gesetzt. Und das heißt, die Waren können, wie Marx am Anfang des zweiten Kapitels des Kapital sagt, nicht selbst zum Markte gehen. Also die können nicht von selbst, das sind ja keine lebendigen Wesen. Aber das Spezifische, das den Tausch auszeichnet, wenn man die Menschen da in Betracht zieht, ist, dass die Menschen in diesem Tauschverhältnis nur als Repräsentanten ihrer Waren in Betracht kommen. Die kommen nicht als Mensch XY, als konkretes Individuum in Betracht, sondern sie kommen nur als Repräsentanten ihrer Waren in Betracht. Das heißt, ökonomisch gesehen existiert beim Tausch kein weiteres menschliches Verhältnis hinter diesem Verhältnis, der gesellschaftlichen Verhältnis der Sachen. Ja? Um es mal ganz platt runterzubrechen, wenn ich mir eine Pommes an der Bude kaufe, dann ist das ökonomische Verhältnis zwischen mir und dem Verkäufer an der Pommesbude das, dass ich Geld hergebe und er gibt mir die Ware und nichts anderes. Das ökonomische Verhältnis, es bedarf dazu in keinster Weise, dass ich den Pommesbudenbesitzer kenne, dass ich ihn mag, dass er mich mag oder dass er mich hasst oder sonst irgendwas, dass ich irgendwas über ihn weiß, sondern das ist das ökonomische Verhältnis. Im Zweifelsfall kommt es auch völlig ohne Sprache aus, wenn man will. Das kann man auch. Also, in diesem Tauschverhältnis ist auch ein menschliches Verhältnis impliziert, aber es ist kein direktes menschliches Verhältnis, es ist keine Interaktion, wie man so schön soziologisch nennt, sondern es ist ein Verhältnis, das vermittelt ist über diese gesellschaftlichen Sachen, über die Waren. Also, wenn getauscht werden soll, ich übersetze das jetzt nochmal, wenn getauscht werden soll, dann müssen sich nicht nur die Gegenstände natürlich, die da getauscht werden, in ein soziales Verhältnis zueinander setzen, sondern auch die Menschen müssen in einem bestimmten sozialen Verhältnis zueinander stehen. Also das bedeutet, dass wenn ich tausche, dann habe ich ein bestimmtes soziales Verhältnis als Implikation und das soziale Verhältnis ist ein Willensverhältnis zwischen Menschen. Ja, also ich trete ja als mit Willen begabter Mensch auf den Marktplatz, sage ich jetzt mal, und ich will ja die andere Ware haben, ich will aber auch über meine Ware als meine Ware verfügen und nicht, dass jemand sie mir klaut vorher und so weiter. Also wir haben es hier mit einem gesellschaftlichen Willensverhältnis zu tun. Das heißt, das ökonomische Verhältnis, das gesellschaftliche Verhältnis von Sachen, impliziert notwendigerweise ein Willensverhältnis zwischen Menschen. Sonst könnten Waren auch nicht getauscht werden. Aber die spezifische Art und Weise, in der getauscht wird oder das getauscht wird, prägt diesem Willensverhältnis eine bestimmte Form auf oder diesem Verhältnis zwischen den Menschen, das ein Verhältnis zwischen ihren Waren ist. Das ist genau das, was Marx oder was in dieser Staatsableitung als Rechtsform betrachtet wird. Ja, so wie der Wert als Form die gesellschaftliche Einheit der privat dissoziierten, also getrennten Arbeiten ist, also sozusagen die nachträgliche Vermittlung vorher getrennter Arbeiten ist, so ist das Recht die gesellschaftliche Einheit der privat dissoziierten Willen. Also die menschlichen Willen koordinieren sich im Rechtsverhältnis in dieser ganz spezifischen Form des Rechtsverhältnisses, weil sie nämlich vorher privat dissoziierte Willen sind. Das heißt, sie sind nicht von Anfang an koordinierte Willen. Ja, die Produktion regeln, die absprechen, wer was bekommt oder wer wie viel arbeitet oder sonst was, sondern sie sind dissoziiert, ja, sie assoziieren sich erst im Tausch und das tun sie in der Form des Rechts. Also das Recht ist sozusagen eine indirekte Form der gesellschaftlichen Kooperation und Koordination von Arbeit. Wir haben jetzt also dieses Rechtsverhältnis als notwendige Implikation des Tauschs. Und ich werde es ein bisschen anziehen. Innerhalb dieses Rechtsverhältnisses, damit überhaupt getauscht wird und nicht geraubt wird, ja, also damit wir nicht wieder bei der Sklaverei landen, sondern dass wir ein Tauschverhältnis haben, müssen bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden. Das heißt, die Menschen müssen, wie Marx sagt, sich als Charaktermasken der wahre Geldbeziehung verhalten. Ja, das sind Verhaltensaufnötigungen, die Menschen haben oder die ihnen aufgenötigt werden, Verhaltensweisen, wenn sie in einer Tauschgesellschaft ihr Leben reproduzieren wollen. Ja? Und diese Charaktermasken beinhalten jetzt genau das, was bei Lenin bloßes Vorurteil ist, als reale Bestimmung der Tauschenden, nämlich Freiheit und Gleichheit. Freiheit und Gleichheit, ja, natürlich nicht in einem emphatischen Sinne, sondern in einem ganz spezifischen Sinne, nämlich als privatautonome Freiheit und als zirkulationsbezogene Gleichheit. Also privatautonome Freiheit bedeutet, ich habe das absolute Verfügungsrecht über die Ware, die ich mein nenne und mit der ich die andere Ware aneigne im Tausch. Niemand darf mir das wegnehmen. Ich bin Eigentümer, ich darf aber auch mit der Ware machen, was ich will. Ich kann sie auch nicht tauschen. Ich habe auch Tauschalternativen, ich muss aber auch nicht tauschen, zumindest prinzipiell nicht. In der Wirklichkeit sieht es natürlich anders aus. Ich habe Tauschalternativen. Ich bin niemandem persönlich untertan, dann hätte ich ja keine Tauschalternativen, würde auch nicht tauschen. Und wir haben hier das Verhältnis der Gleichheit. Das heißt, ganz platt gesagt, das ökonomische Verhältnis funktioniert nur nach dem Muster, ich gebe, du gibst. Und zwar äquivalente Werte. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Also wir haben hier die Bestimmung der Freiheit und Gleichheit als Freiheit von Privateigentümern, die sich als Privateigentümer ihrer wechselseitigen Waren anerkennen. Das muss erstmal geschehen, damit überhaupt getauscht werden kann. Ja, du hast die Ware XY und wenn ich meine Ware XY habe, dann können wir in ein Tauschverhältnis überhaupt das treten. Wenn du das nicht anerkennst, wenn du versuchst, mir das zu rauben, dann haben wir überhaupt kein Tauschverhältnis. Und ich kann mir deine Ware nur aneignen, indem ich meine hergebe. Und zwar das Äquivalent dafür hergebe. Also wir haben hier Freiheit und Gleichheit und, das sieht ja alles ganz toll aus, aber das Problem, das schon auf dieser Ebene besteht, ist die Tatsache, dass dieses Verhältnis von Freiheit und Gleichheit natürlich nicht der Zweck der Vergesellschaftung der Produzenten ist. Die sind nämlich, das muss man begrifflich einholen, als Konkurrenten, als Privatsubjekte definiert, ja, als Privateigentümer, die eine unkoordinierte Privatproduktion in einer unkoordinierten Privatproduktion aufeinandertreffen, also auch als Konkurrenten aufeinandertreffen. Diese Art und Weise der Freiheit und Gleichheit ist nur Mittel zum Zweck, um an das Gut, an die Ware, an das Geld des anderen zu gelangen. Ja, das ist nur Mittel zum Zweck. Und aus dieser Situation heraus entsteht dann eine widersprüchliche Anforderung an die Warenbesitzer. Das heißt, jeder Warenbesitzer muss wollen, wenn er in dieser Tauschgesellschaft sein Leben fristet, dass alle anderen Warenbesitzer ihn als Privateigentümer anerkennen, diese Rechtsverhältnisse akzeptieren. Sonst kann nicht getauscht werden, sonst kann er auch sein Leben nicht als Warenbesitzer fristen. Auf der anderen Seite hat er über die Interessenstruktur zu sagen, gut, am besten ist es, wenn alle anderen sich dran halten und ich mich nicht dran halte. Ja, der klassische Freerider-Effekt in der Gruppensoziologie, seit Olsen bekannt, ne? Wenn andere sich dran halten, wenn andere ein Kooperationsopfer, wie es da so schön heißt in der Spieltheorie, bringen, und ich aber nicht, aber ich profitiere von deren Kooperationsopfer, dann habe ich das den höchsten Nutzen ausgeschlagen. Da aber jeder Warenbesitzer so denkt, ne, also jeder denkt, die anderen sollen sich an die Rechtsverhältnisse halten, ich möchte lieber direkt an die Güter der anderen, an das Geld der anderen, kommt natürlich auch kein Warentausch zustande. Das heißt, genau diese privat dissoziierte Form der Produktion im Kapitalismus, die dazu führt, dass es dieses Rechtsverhältnis gibt, verhindert, dass es überhaupt realisiert werden kann. Und deshalb benötigt es eine Instanz, die dieses Rechtsverhältnis garantiert und schützt. Und das ist der Staat. Das ist zumindest eine wichtige zentrale Funktion des Staates. Das heißt, der Staat muss eine bestimmte Form dabei annehmen. Und das ist der wichtige Punkt. Der Staat ist eine Zwangsinstitution, die den Warenbesitzern ihr allgemeines Interesse, das sie als Warenbesitzer haben müssen in dieser Tauschgesellschaft, als besondere Zwangsinstanz gegenüber geltend macht. Ne, das ist ja der Witz bei den Warenbesitzern. Und das hat auch schon, deswegen ist es ja auch wichtig, sich mit Thomas Hobbes und anderen bürgerlichen Denkern zu beschäftigen, die noch ein bisschen Erkenntnis produziert haben über diese Gesellschaft damals. Das hat schon Hobbes erkannt. Das Problem ist ja einfach, wir haben hier, jeder einzelne Warenbesitzer sieht ein, dass er kooperieren muss, wenn er Warenbesitzer bleibt. Aber jeder einzelne Warenbesitzer ist auch Homo economicus. Und zwar gezwungenermaßen, weil er Warenbesitzer ist. Privateigentümer, der konkurrieren muss mit anderen und so weiter. Das heißt, wir haben eine widersprüchliche Anforderung an diese Warenbesitzer und die kann nicht gelöst werden, wenn sie so stehen bleiben. Es kommt niemals Warentausch, es kommt niemals Kapitalismus zustande. Marx nennt diese Argumentationsweise dialektisch, weil er nämlich davon spricht, es gibt Widersprüche, und zwar reale Widersprüche in der Gesellschaft, die eine Bewegungsform verlangen. Und diese Bewegungsform für den Widerspruch zwischen meinem egoistischen Warenbesitzerinteresse, das sozusagen direkt an die Güter will, ohne Umweg über diese Rechtsverhältnisse und diese Gleichheitsbestimmungen im Tausch und den allgemeinen und diesen Gleichheitsbestimmungen im Tausch, diesen Aneignungsgesetzen, die in Rechtsform niedergelegt sind, dieses widersprüchliche Interesse muss eine Bewegungsform finden und das ist der Staat. Der Staat ist, wie gesagt, die Inkarnation des allgemeinen Interesses der Warenbesitzer, das ihnen als besondere Instanz nochmal gegenübertritt. Der Staat muss dem bürgerlichen Subjekt seine Kooperationsvernunft mit Gewaltandrohung einimpfen. Sonst kommt keine Kooperationsordnung der Warenbesitzer zustande, also kein Warentausch zustande. Das ist die zentrale Funktion auf dieser Ebene des Staates. Das bedeutet für den Staat, dass er eine bestimmte Form annimmt. Er muss jenseits der Ökonomie verortet sein, er muss ein außerökonomischer Zwang sein. Das ist ganz klar, weil wenn er ein ökonomischer Zwang wird, ein direkt ökonomischer Zwang, dann wäre es auch keine Tauschgesellschaft, sondern wir hätten wieder eine Sklaverei, wo eine Gruppe von Menschen sich direkt mit Gewalt die Güter der anderen aneignet. Das heißt, der Staat muss sich zumindest auf dieser grundstrukturellen Ebene, natürlich interveniert er vielfältigst in die Ökonomie, das ist damit gar nicht geleugnet, auf dieser grundstrukturellen Ebene muss der Staat seinen Zwang oder muss der Staat jeglichen Zwang aus diesen ökonomischen Verhältnissen rausnehmen, der manifester Zwang ist, also gewalthafter Zwang. Und indem er das macht, indem er die Gewalt rauszieht aus der Ökonomie, haben wir überhaupt erst eine Ökonomie als relativ verselbstständigte, tauschvermittelte Ausbeutungsform. Diese Ökonomie hat dann übrigens andere Zwänge, nämlich strukturelle Zwänge, die darüber vermittelt sind, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die Produktionsmittel besitzt und eine andere, die keine besitzt und die andere eben da strukturell gezwungen ist, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist ein struktureller Zwang, der ist nicht identisch mit Sklaverei, ne? Dass einer mit der Peitsche auf einen losgeht und sagt, du musst jetzt arbeiten. Dieser Zwang kann einfach den Verhältnissen überlassen werden, wie man so schön sagt, der stumme Zwang der Verhältnisse. Also, die Gewaltsubstitution in der Ökonomie, ich bin gleich fertig, bedeutet die Gewaltkonstitution in der Politik und die Gewaltkonzentration in der Politik. Ja, also es gibt ein Gewaltmonopol. Also der Staat ist ein außerökonomischer Zwang, er hat ein Gewaltmonopol und er muss, wenn er diese Garantieinstanz des Warentauschs ist, sich auf die Warenbesitzer als gleichermaßen Warenbesitzer beziehen. Er darf keine Gruppe systematisch und grundstrukturell privilegieren, dann hätten wir wieder keinen Tausch. Ja? Also die eine Gruppe darf verfügen über ihr Eigentum und die andere nicht, wie Lenin meint. Die eine wird geschützt, die andere nicht, sondern alle werden geschützt als Warenbesitzer. Und Warenbesitzer sind auch die, die keine Produktionsmittel besitzen, die besitzen sich nämlich sich selbst als Ware. Und das ist ein wichtiger Punkt, den der Lenin auch hier mit diesem in der marxistischen Tradition so beliebten Begriff der Eigentumslosigkeit übergeht. Das ist natürlich eine zynische Art von Eigentum, wenn man nur sich selbst besitzt und sich verkaufen muss, aber es ist in der modernen bürgerlichen Gesellschaft Eigentum. Und das wird geschützt vom Staat. Außerökonomische Gewalt, Gewaltmonopol und es muss diese Art von Freiheit und Gleichheit muss diese Instanz sichern. Und deswegen ist diese Instanz eine öffentliche Gewalt. Eine Gewalt, die keinem im Besonderen gehört und sich an alle gleichermaßen richtet. Das ist nicht die Gewalt von Person X aus diesem Tauschprozess oder von Gruppe Y, sondern es ist eine Gewalt, die sich an alle gleichermaßen richtet und sich in der Form richtet, dass sie alle als ohne Ansehen der Person als Warenbesitzer akzeptiert und schützt. Also diese Form des Staates ist damit jetzt natürlich sehr runtergebrochen aus diesen sozialen Verhältnissen des Warentauschs erklärt, aus der anonymen Form der Herrschaft, die ökonomische Ausbeutung im Kapitalismus annimmt, als tauschvermittelte Ausbeutung, aus dieser realen Bestimmung der Menschen als freie und gleiche Tauschsubjekte, das heißt nicht, dass sie in Wirklichkeit frei und gleich wären, ist erklärt, warum es eine bestimmte selbstständige Instanz des Staates geben muss, die eben als Herrschaft des Gesetzes auftritt. Und das ist ein wichtiger Punkt, den alle modernen bürgerlichen, neuzeitlichen Philosophen immer wieder in den Vordergrund gerückt haben. Wir haben hier nicht mehr Herrschaft des Königs, wir haben nicht Herrschaft der Dynastie. Hier herrscht das Gesetz und das ist zunächst einmal, das muss man auch wieder revidieren, aber zunächst einmal eine korrekte Bestimmung anonymer Herrschaft im Kapitalismus, wie Herrschaft ausgeübt wird. Hier herrscht das Gesetz und nicht der Kaiser oder der Grundherr. Hier besitzt auch niemand mehr Herrschaftsmittel. Hier ist keiner, und das ist das etwas Wichtiges im kapitalistischen Staat, gibt es kein privates Eigentum an Herrschaftsmitteln. Die Herrschaftsmittel sind öffentliches Eigentum. Sie sind subjektlose Gewalt in diesem Sinne. Man kann nur im Namen des Gesetzes herrschen, aber nicht in meinem eigenen Namen. Deswegen ist das Staatspersonal im Gegensatz zu allen anderen bisherigen menschlichen Gesellschaften, die staatlich in dieser Form, wenn man es allgemein nehmen will, gewaltorganisiert sind, sind die Herrschenden von dem Besitz an Herrschaftsmitteln enteignet. Ja? Das heißt nicht, dass es nicht Subjekte gibt, die Herrschaftsmittel hätten oder über die sie verfügen. Natürlich müssen es auch Menschen sein, die im Kapitalismus den Zwang ausüben, der Polizist beispielsweise. Aber diese Herrschaftsgewalt ist nicht sein Privateigentum. Im Gegensatz beispielsweise zum Absolutismus, zu dem sogenannten Absolutismus, in dem die Beamten oft genug wirklich Privateigentümer ihres Amtes waren, der Richtergewalt waren, Privateigentümer ganzer Regimenter der Armee von Ludwig XIV. Waren. Das ist im Kapitalismus nicht möglich, Enteignung personalen Herrschaftsbesitzes. Kennzeichnet den modernen Staat. Deswegen sagt Herr Paschukanz, eine öffentliche Gewalt ist. Und nicht eine Gewalt, die Instrument einer Klasse ist oder die einer Klasse gehört. So, letzter Punkt. Der letzte Punkt bezieht sich darauf, warum ist jetzt diese Gewalt dann ein Staat des Kapitals? Das ist bis jetzt ja noch gar nicht erklärt. Vielleicht ahnen einige das schon. Es ist natürlich deswegen Staat des Kapitals, weil diese Warenbesitzer, die wir bisher abstraktiv betrachtet haben, natürlich in bestimmter Weise konkretisierte Warenbesitzer sind. Das sind ja nicht Warenbesitzer überhaupt, sondern das sind beispielsweise Besitzer von Produktionsmitteln und Besitzer von Arbeitskraft. Das sind beides Warenbesitzer. Die treten sich im Tauschakt auch als gleichermaßen Warenbesitzer gegenüber. Aber die Waren, die sie haben, die unterscheiden sich dann doch sehr stark. Und die reproduzieren ein bestimmtes soziales Verhältnis, nämlich das Kapital, oder produzieren dieses Verhältnis, Kapital, das die gesamte Gesellschaft nach seinem Bilde formt. Und das heißt, indem der Staat sich auf alle Warenbesitzer gleichermaßen ohne Ansehen der Person bezieht, reproduziert er genau das, was sich sozusagen spontan reproduziert, nämlich das Klassenverhältnis an der Arbeit. Ja, also er behandelt alle gleich, zumindest auf dieser Ebene, ne, wie gesagt, ist eine hochabstrakte Ebene der Erklärung erstmal, er behandelt alle gleich und indem er sie alle gleich behandelt, lässt er die Vorbedingungen, die sozialen Vorbedingungen des Warentauschs, die überhaupt dazu führen, dass es sowas gibt wie einen die gesamte Gesellschaft umfassenden Warentausch, nämlich das Klassenverhältnis zwischen Arbeiter und Kapitalist, bestehen und sich reproduzieren. Ja, es gibt ja diesen Spruch, allen ist gleichermaßen verboten, unter Brücken zu mächtigen. Ne? Der fasst das ja schon so tendenziell. Ne? Das heißt, indem ich Ungleiche gleich behandle, behandle ich sie ungleich. Aber, und das ist der Witz gegenüber der leninschen Position und gegenüber der Idee von Staatskritik, die die Sozialdemokratie hat, er behandelt sie nicht direkt ungleich, sondern er behandelt sie höchst indirekt ungleich. So. Und dann als letzter Punkt noch nachgeschoben, das müsste man jetzt noch erläutern. Es ist also Staat, gerade indem der Staat neutrale Instanz ist, abstrakt, allgemeine, unpersönliche, öffentliche Herrschaft, die nicht einer Klasse, einer Person oder sonst wem gehört, das wäre völlig dysfunktional für die Reproduktion von Klassenherrschaft im Kapitalismus, ist es Staat des Kapitals, das heißt der Kapitalform als solche, die wird reproduziert durch diese Form. Und es wird nicht ein spezieller Kapitalist oder eine spezielle Kapitalistengruppe auf der grundstrukturellen Ebene bevorzugt oder nicht. Das würde diesem Verhältnis widersprechen. Was nicht heißt, dass in der konkreten Politik es nicht all das gibt, was Engels und Lenin aufbieten. Es gibt Lobbypolitik natürlich, es gibt Privilegierung, es gibt alles das. Aber das erklärt uns nicht den Klassencharakter des bürgerlichen Staates. Wenn wir auf dieser Ebene argumentieren, wie Lenin das tut, oder wie die Sozialdemokraten meinen, wie Linke den Staat kritisieren, indem sie ihm dann gütlich gegenüber sagen, nein, der Staat ist doch allgemein, also sittlich, also Gemeinwohl, eigentlich, indem man so kritisiert den Staat, also mit dieser Form, von Lobbyarbeit und so, hat man das, was der Staat als Klassenstaat ist oder als Kapitalstaat ist, überhaupt nicht erfasst. Und kommt dann in die Falle, möglicherweise genau diese Gleichheit, die dieser Staat für alle da verspricht, auch noch gegen diese konkrete Lobbypolitik ins Feld zu führen und damit völlig zu verkennen, selbst wenn es die überhaupt nicht gäbe, die Lobbypolitik, ne, dann wäre es immer noch ein Staat, der systematisch diese Kapitalform reproduziert, diese Form, die Krisen produziert, die Elend bei Menschen produziert, auch Elend, das man vielleicht nicht so unmittelbar sieht, wenn man sein Leben lang an der Aldi-Kasse sitzen muss, dann betrachte ich das auch als Elend. Das alles reproduziert. Also das ist ein wichtiger, auch politisch relevanter Punkt dieser Erklärung. Diese Art und Weise der Erklärung des Staates oder seiner spezifischen Form, da kann man nicht die Gleichheit gegen die Ungleichheit ins Feld führen, sondern die sieht, die staatsbürgerliche Gleichheit ist die Form, in der sich die soziale Ungleichheit reproduziert. Und zwar für den Kapitalismus notwendige Form. Gut, man müsste noch darauf eingehen, auf die Frage einzelkapitalistisches Interesse, gesamtkapitalistisches, auf Sozialstaat, also welche Funktion da der Staat hat, warum er denn sozialstaatliche Funktionen einnimmt. Die Sozialdemokratie argumentiert nämlich gerne, ja schaut doch, der Staat macht was für die Arbeiter. Also da gibt es ja doch auch Verbesserungen und so. Also es kann das doch nicht bloß ein kapitalistischer Staat sein. Gregor Gysi sagte vor ein paar Jahren, jede Arbeitsschutzgesetzgebung, die im Kapitalismus existiert, ist ein Stück Sozialismus im Kapitalismus. Darauf müsste man noch eingehen, auf diesen Unsinn, und man könnte sehr schön zeigen, dass es eine sehr schöne Verkennung dieses Allgemeinheitsgrades des Staates und der eigentlichen intentionslosen Intention der sozialstaatlichen Maßnahmen. Aber das kann ich alles jetzt hier nicht mehr machen. Ich hoffe, ich habe euch zumindest ein Grundgerüst dieser Staatskritik und dieser verschiedenen Positionen dargestellt. Ja, vielen Dank.